Angeklagte hat das Wort vor dem hocherhabenen Gericht am Leichenstein der Gerechtigkeit erben freien Worten spricht. Sein Vertrauen in den Richtern, der wird sich rächen und das letzte bisschen Rückgrat wird es ihm verbrechen. Er kann die Bürger kritisieren, seine Unschuld operieren. Auf der Gutmenschen, wie will die Grundrechte rezidieren? Er kann schreien und revoltieren, keines wird es interessieren. Denn alles, was es will, ist ihn diskriminieren. Wenn Sie Gerechtigkeit wollen, gehen Sie in ein Bordell. Wenn Sie beschissen werden wollen, gehen Sie vor Gericht.